Guck, Klaus ist in the house. Bitte? Der steht noch auf dem Flur, der sucht noch seine Zigaretten. Ja. Was hast du denn jetzt für Bücher geschrieben, Kai? Also Trick 17, das weiß ich, das sind zwei Bücher. Hast du nur über Trick 17 geschrieben? Ja, ich habe da irgendwie auf Amazon sind auch irgendwie ein paar Sachen, die ich im Studium geschrieben habe, gelistet. Die habe ich dann mal über so eine hier so Books-on-Demand-Nummer. Da lädst du dann deine Dokumente hoch und dann können die Leute das irgendwie bestellen als E-Book oder als Print. Ja, aber du hast jetzt also richtig geschrieben, was man kennt, das sind halt die Geschichten zu Trick 17, richtig? Ganz genau. Und dann habe ich jetzt halt noch Ideen, also so zum Ausprobieren mal halt zu anderen Podcast-Projekten was zu publizieren. Okay. Die Themen für Trick 17, sind das so Themen, die ihr zugetragen bekommt? Oder sind das so Sachen, die du von deiner Mutter oder von deiner Oma weißt? Ja, ist eine Mischung, ne? Also teilweise findet man sowas im Internet, wie so diese Klassik-Lifehacks. Und dann hast du teilweise so Sachen wie, ja, selbst, dass du im Alltag irgendwas ausprobierst, das ist ja das Schöne. Wenn du irgendwann anfängst, dir zu überlegen, mich nervt irgendwie seit Ewigkeiten, dass der Teppich sich im Flur immer an der einen Ecke aufrollt. Ne? Dann, wenn du so Lifehacker bist irgendwann, dann nimmst du das nicht mehr in Kauf, sondern überlegst dir halt, wie du das irgendwie hinbasteln kannst. Ne? Und so probiert man dann im Laufe der Zeit auch viel aus. Und wenn es dann klappt und gut funktioniert hat, dann kann man das ja empfehlen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sowas probiert. Ihr hattet in irgendeiner Folge, wie man Hamburger aussticht. Ich habe es gemacht, das funktioniert. Ja, in den meisten Fällen probieren wir das ja auch wirklich aus. Also gerade ich mache jetzt viel, weil ich eben jetzt auch die Sendung vorbereite. Und wir haben aber am Anfang ganz, ganz viele Sachen zusammengetragen. Also wir haben noch eine riesen Datenbank von Zeug. Also da wird uns auch nicht so schnell die Luft ausgehen, sagen wir mal so. Okay, Gérard, hörst du Trick 17? Kennst du den Podcast? Gérard ist nicht da. Ja, wie ist es bei der Goldenen 10? Tragt ihr da selber irgendwie Vorschläge ein? Ich meine, da kannst du ja ohne Ende was machen, ne? Genau. Ja, da werfen wir halt immer Ideen in den Raum. Wir haben da so ein Pool, wo wir einfach Ideen reinwerfen und so nach Stimmungslage oder wenn jetzt jemand sagt, hier, ich möchte jetzt unbedingt was, das hatte der Henry ja jetzt in der Folge über Flugzeuge oder Flugmaschinen, das hat er dann reingeworfen. Ja, und ich interessiere mich da auch ein bisschen für, haben wir halt so Sachen zusammengesucht. Und das ist ja das Schöne, wir behaupten ja nicht, dass wir irgendwie die 10 allerbesten und sowas, sondern das ist ja unsere persönliche Meinung und dann können wir ja machen, was wir wollen. Ja, das habt ihr ja zum Beispiel in dem Podcast gemacht, das war ja so, obwohl das waren ja so die neuen Podcasts, das war ja so eine Gemeinschaftsausarbeitung, so hatte ich so das Gefühl, und der Platz 1 durfte dann ja mehr oder weniger jeder sagen, so, das ist jetzt mein Favorite Nummer 1, wenn ich das so richtig verstanden habe, ne? Genau. Wir sind da auch noch in der Findungsphase. Wir versuchen da verschiedene Ranking-Sachen, also bei Sachen, wo es wirklich irgendwie von Platz 1 bis 10 gehen soll, haben wir schon ein bisschen rumgespielt mit irgendwie, jeder gibt dann Punkte und dann hast du natürlich wieder, dass sich das dann gleich aufsummiert und dann hast du irgendwie einen Gleichstand. Dann musst du wieder entscheiden, was du machst, wenn zwei Sachen gleich hochgewichtet sind. Und dann entscheiden wir das irgendwie so aus dem Bauch raus, weil es ist ja ein Spaßding, ne? Das wird ja irgendwie nicht bezahlt oder bewertet, was wir da machen. Und selbst wenn, haben wir da ja die Fäden in der Hand. Wollt ihr auch mal so in die Musikgeschichte gehen? Das ist ja auch ein interessantes Thema, so eure Lieblingshits. Ich meine, ihr seid ja wahrscheinlich auch so ein bisschen, sage ich mal, keine 20 mehr oder so. Ja, wird es auf definitiv geben, ist auch schon öfter angesprochen worden. Finde ich dann persönlich nur schwer, weil Musik ist ja ein sehr individuelles Geschmacksding. Und wenn du jetzt wirklich die besten 10 Songs von dem Künstler und die anderen ja, kennen das vielleicht, aber können da nicht so viel zu sagen. Dann geht einer von uns dreien da voll auf und die anderen können mehr oder weniger akustisch da dazu nicken, ne? Da müssen wir uns halt überlegen, wie wir dann so Musik und auch Filmgeschichten dann irgendwie so thematisieren, dass jeder was dazu sagen kann. Ja, ich meine, so mal Musik kann ja auch sagen, da kann man ja auch mal eine Sendung machen. Jeder sagt jetzt so, das sind jetzt meine 10 Lieblingshits oder Lieblingstitel, die ich meine Favorites meines Lebens oder so. Wobei ich hätte da wahrscheinlich Probleme. Wahrscheinlich würde mir nächste Woche wieder was Neues einfallen. Ach ja, der war ja viel besser oder so. Das wäre ja auch interessant. Ja, das ist ja das Schöne. Das kannst du ja auch immer wieder neu machen, ne? Also, oder du sagst irgendwie die 10 besten Punk-Rock-Songs und dann kann da jeder was reinschmeißen, dass du es dann halt von der Musikfarbe her definierst. Dann hast du ja auch noch irgendwie unendliche Themenwelten. Dein Hobby, Koch-Podcast, das ist ja nun so ein Podcast, der ist ja nun wirklich so in aller Munde. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, klar, also sucht ihr euch da irgendwas aus oder nach was für ein Schema verfolgt ihr da? Das mache ich ja ganz alleine. Da gibt es gar kein Ihr, da gibt es nur mich. Ach Und stimmt, ich. ja, das habe ich vergessen, du hast ja mit dem Alex Waschkau mal was gemacht, aber das ist ja so ein ausgesourcetes Ding, das ist ja eine ganz andere Geschichte, stimmt, genau. Genau, das gibt es natürlich auch. Nee, und das ist auch ein Ding, wo ich viel experimentiere. Da werden immer wieder Rubriken geboren und sterben wieder. Und dieses Gesprächsding, was ich im Moment mache, also auch mit dem Alex oder mit dem Andy oder mit dem jetzt aktuell mit dem Udo hier vom Fernsehmüll-Podcast, das entsteht einfach so aus einer Laune. Oder man, das kennst du sicher auch, man kommt irgendwie auf Twitter ins Gespräch. Da habe ich jetzt aktuell auch wieder eine ganz spannende Sache. Da hat man so eine Idee und das ist ja das Schöne bei der Podcast-Community. Dann kennst du irgendjemanden, der einen Podcast dazu macht und dann fragst du den, ey, du machst doch hier was mit so und so und ich mache was mit Kochen. Können wir da nicht mal eine Spezialsendung machen, wo wir uns über das Thema Kochen, was weiß ich, mit Computergehäusen, um jetzt mal ein ganz dämliches Beispiel zu nennen, um nicht zu viel zu verraten, dass man sowas mal macht, ne? Und dann entstehen da ganz spannende Zusammenarbeiten. Und dann habe ich natürlich die Liste von Dingen, die ich gerne mal kochen und ausprobieren möchte. Die wird natürlich auch nicht kleiner. Ja, aber probierst du das vorher oder machst du das immer live? Probierst du vorher aus oder kann auch sein, dass du eine Aufnahme machst, wo du dann sagst, das kann kein Mensch essen? Gemischt. Also tatsächlich hin und wieder probiere ich Sachen vorher aus, einfach weil ich mir das vorgenommen habe und dann irgendwie keinen Bock habe, das ganze Audio-Equipment da abzurollen und aufzustellen. Da habe ich irgendwie einfach nur Hunger oder was weiß ich. Dann probiere ich das halt, weil ich die Zutaten da habe, so erstmal aus. Und wenn es dann gut klappt, dann koche ich das nochmal für den Podcast. Es gibt aber auch Sachen, die ich einfach so live ausprobiere, weil ich mir da relativ sicher bin, dass die funktionieren. Oder das ist aber auch schon zwei, drei, lass es viermal gewesen sein, dass eine Sache wirklich, wirklich schiefgegangen ist. Und da habe ich die Sendung dann einfach nicht ausgestrahlt, beziehungsweise dann geguckt, was nicht geklappt hat und habe das dann nochmal gekocht. Ich weiß, ich habe ja nicht alle Folgen gehört, aber ich weiß nicht, kennst du die Sendung Kochduell von früher? Kennst du die noch? Ja, klar. Das ist ja so eine Sache, da, also auf sowas hätte ich ja mal Bock, dass man einfach mal sagt, so pass mal auf, Kai, du kaufst jetzt das, das, das, das und das, das kaufst jetzt ein, mach mal da was raus. Wäre das mal interessant für dich? Ja klar, können wir machen. So ein bisschen habe ich das ja mit den Sprechweisen hier schon gemacht, ne? Ich war da ja mal zu Gast und dann haben wir natürlich nicht gegeneinander gekocht, aber der Ingo hat mir gesagt, das habe ich im Haus. So, jetzt sagst du mir, was ich daraus kochen soll. Na gut, koche nicht, aber man sagt jetzt einfach, pass mal auf, hier hast du 5 Zutaten, kauf mal ein, koch mal. Ja, das würde ich lustig finden. Also Kochduell habe ich gerne geguckt, weil ich meine, gut, das sind alles Sterneköche, aber ich meine, mein Gott, ich meine, wenn du was da hingesetzt kriegst, das kriegst du ja auch in irgendeiner Weise gebacken, da irgendwas rauszukochen oder so. Ich meine, so die Standardzutaten wie Zucker, Mehl und Eier hast du ja zu Hause, die kannst du ja immer zum Kochen dazu nehmen. Das haben sie ja in jeder Kochsendung da drin. Das ist ja so das Standard-Equipment oder die Standardzutaten, die man hat. Und wenn du dann sagst, so, jetzt hast du eine Paprika, jetzt hast du noch einen Schnitzel und eine Radieschen oder irgend sowas. Ja, das wird bestimmt lustig. Ja, hätte ich auf jeden Fall Bock zu. Also wenn du sowas mal machen willst, mal ausprobieren, müsste man halt nur gucken, wie man es macht, ob man dann sagt, so am Anfang der Anmoderation und sagt so, wir kaufen jetzt die Zutaten und das ist jetzt die Sache. Und dann macht man irgendwie einen Schnitt und dann erzählt man nachher, was man gekocht hat. Oder ob man dann die ganze Küchen-Action natürlich dann auch noch mitmacht. Und dann sagt man irgendwie, man hat 20, 30 oder 40 Minuten, je nachdem, wie kompliziert das Ganze aussieht. Und dann fängt man da halt einfach an, in der Küche zu wüten. Also hätte ich total Bock drauf, mein Ding. Gehst du auch raus mal kochen, dass du sagst, du kochst, machst du Outdoor-Kochen mal oder machst du nur Küche? War geplant für den Sommer. Ich habe auch Grill und alles ist als Thema noch gar nicht gerührt. Wäre noch mal ganz spannend. Also gerade dann auch hier im Zusammenhang mit dem Geocaching und so könnte man ja auch mal überlegen, ob man was thematisch in die Richtung macht. Habe ich aber so im Podcast noch überhaupt nicht gemacht. Aber ich habe natürlich so als Privatmensch schon ganz viel irgendwie in den wildesten Situationen Essen zubereitet. Ja, also wir gehen ja viel im Harz wandern. Das hatte ja die Dotti, die weiß das ja, die war ja auch schon im Harz und so. Wir machen viel Outdoor-Kochen, also ein Standard-Gaskocher und wir haben dann so die sogenannte finnische Wunderpfanne. Das ist eine Murika-Pfanne. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Und da probieren wir auch alles aus, was man auf so einer Pfanne alles machen kann. Und das ist echt total geil. Also das ist einfach nur probieren geht über studieren. Nee, kenne ich nicht. Was ist das denn für eine Pfanne? Ist das so eine, die man irgendwie auf dem Feld beheizen kann mit einem Aggregat oder was? Ja, das ist also die Murika-Pfanne, das ist eine Pfanne, das ist, ja, das ist, ich glaube, das ist Gussstahl. Die musst du, also wenn du dir die kaufst, dann hat die so eine erstmal so eine silberne Oberfläche und die musst du dann erstmal einbrennen. Ich weiß nicht, das macht man, glaube ich, bei allen Gusssachen. Da musst du erstmal Fett draufgießen, das musst du richtig heiß werden lassen, bis es wirklich brennt. Das wird dann schwarz und dann musst du halt kleingeschnittene Kartoffeln ungeschält, die musst du dann wirklich da auf dem Ding wirklich total heiß werden lassen und anbrennen lassen und dann ist die Pfanne halt immer komplett schwarz gebrannt und dann gehen wir damit los und ich habe schon bei diversen Events oder bei Wanderungen habe ich mich hingesetzt und habe dann halt zu Hause mich hingesetzt und habe halt Geschnetzeltes gemacht, habe dann halt Geschnetzeltes kleingeschnitten, habe da halt Gewürze reingemacht, was weiß ich, Curry und Knoblauch, Zwiebeln und Gewürze, habe das Ganze in so eine Tüte, in so eine Gefrierbeutel gepackt, habe das Ganze gemischt, habe das dann einfach mit in so eine Tupperdose genommen, habe mir noch so 1,5 Liter Wasser mitgenommen, habe dann halt noch so einen Kocher und dann gab es dann halt so, sage ich mal, ganz, ganz salopp Indisch Curry mit Reis draußen. Und das kannst du alles halt auf dem Gaskocher kochen und halt das Fleisch brätst du halt einfach auf dieser Murika-Pfanne ein. Und das macht super viel Laune. Ja, glaube ich gerne. Hört sich schon so gut an. Und mit so ein bisschen Vorbereitung, wenn du das Ganze so fertig geschnippelt und so zusammenpackst, dann brauchst du es ja wirklich nur noch erhitzen. Also in Anführungsstrichen nur noch, weil man kann natürlich auch sehr schwierige Situationen haben, irgendwie wenn du im Wald stehst oder so. Naja, aber klar, das ist natürlich, sowas finde ich halt immer gut, wenn das Kochen halt nicht so alltagsmäßig ist, sondern eine Herausforderung, dann wird ja auch die Kreativität wach. Wie löse ich das jetzt? Und so entstehen dann auch neue Rezepte und teilweise auch ganz, ganz coole Gerichte. Ach, da können wir bestimmt mal was machen. Da müssen wir mal irgendwie mal ein bisschen schnacken. Ich sehe gerade, der Klaus ist da. Der Klaus, der ist auch begnadeter Kocher. Der kocht ja immer für seine Kinder. Hallo Klaus. Ja, guten Abend zusammen. Du hast ganz gespannt zugehört, nehme ich mal an. Klaus ist in the house. Ja, schon. Ich höre immer gerne zu. Gerade wenn es ums Kochen geht. Ja, du, ich habe gesagt, wir haben so viel gesabbelt, wir hätten so viel aufnehmen können. Ich habe dann irgendwann mal die Aufnahme, guck mal, gucken. Also Kai, du hast ja kein Problem mit, wenn wir da was zusammenschneiden, ne? Hast du da ein Nee, habe ich Problem, ja gesehen. Sonst hätte ich mich schon beschwert. ne? Ja. Ja, Mensch, Klaus, du kochst ja mit deinen Kiddies immer, ne? Was gab's heute? Ja, ich koche nicht immer mit den Kiddies. Ich koche für die Kiddies. Mit den Kiddies schaffe ich nur am Sonntag eigentlich. Da habe ich Zeit dafür. Ja, aber heute gab es einfach nur Brotzeit. Also ein paar Brezen, ein paar Semmeln und Käsewurst. Ja, so was im Kühlschrank so noch da war. Und fertig. Nichts Warmes heute Abend. Ja, Klaus, und? Probe war gut? Ja, Probe ist ausgefallen. Sonst wäre ich nicht hier. Ja. Nee, haben drei Leute abgesagt und das sind genau die drei, die es eigentlich brauchen für die Probe. Und dann haben wir gesagt, na komm, dann ist eh so viel um Weihnachten rum, dann machen wir halt heute mal nicht. Ja, bin schon daheim. Ja, ist doch schön. Ja, guck, das hier Kochen mit Kindern wollten der Klaus und ich ja auch nochmal machen. Jetzt habe ich ja gehört, du hast schon mal so eine Folge bei dir im Podcast rausgehauen, aber muss ja nicht heißen, dass wir das Thema deshalb nicht trotzdem noch mal machen können zusammen. Ja, nee, das war kein Kochen mit Kindern, die heißt nur so. Ich habe da nur erzählt, was wir vorhaben, was wir zu machen, aber ich habe das nicht mit aufgenommen, die ganze Action dann, sondern einfach nur so kurz Rezept durchgefunkt. Klaus, was hast du für ein Mikro heute? Wieso? Du hörst dich so anders an. Ja? Ja, ich bin in einem anderen Raum. Vielleicht ist das ein Problem, das weiß ich nicht. Du hast kein Problem. Kein Bier getrunken. Der Kai war so ein bisschen ängstlich. Der hat gesagt, ja, sonst ist ja immer Stimmung auf dem Balkon. Aber wir haben gesagt, hier kann jeder kommen, der will. Und wenn es mal ein bisschen ernsthafte Themen sind, ist das doch völlig in Ordnung. Du bist ja eigentlich hier der Chef, Klaus. Bitte was? Du bist ja eigentlich der Chef hier. Ich bin hier der Chef? Nö, gibt keinen Chef auf dem Raucherbalkon. Nein, das stimmt. Gibt nur Leute mit Ideen. Das stimmt, dafür ist dieser Raucherbalkon ja auch da. Gérard, kochst du bei dir zu Hause? Ja, aber auch nur am Wochenende. Oder wenn meine Frau halt Nachtdienst hat oder Spätdienst hat, damit sie am nächsten Tag was zu essen hat. Je nachdem, wie es drauf ankommt. Meistens sie, weil sie ist halt den ganzen Tag zu Hause. Ich halt bin halt, weiß man, den ganzen Tag arbeiten. Was kochst du dann? Also standardmäßig? Gibt es auch mal Sachen, kochst du Sachen, die nicht jeder kennt? Seltenst. Also ich habe mich mal an Couscous dran gewagt, nach so einem marokkanischen Rezept. Ja, hat ganz lecker geschmeckt, war aber nicht das, was ich eigentlich wollte, so wirklich. Ich habe es heute mal mit Rinderrouladen probiert, die sind mir doch ganz gut gelungen. Ja, ich habe gerade Order gekriegt, bei uns gibt es Weihnachten-Rouladen. Ja, ich hatte, ich glaube am Montag war die letzte Folge von Sanft und Sorgfältig gehört und da hatten die irgendwie so die 5 besten Rezepte, die sie wohl am besten kochen können. Und unter anderem waren da Rinderrouladen. Da hatte ich so einen Geschmack im Mund, ich so, boah, nee, jetzt, heute gibt's Rinderrouladen. Das geht gar nicht. Da hatte ich so einen Hunger drauf auf der Arbeit. Da habe ich so drauf gefreut. Okay. Aber Kai, du, also so aufwendige Sachen kochst du ja, glaube ich, nicht, ne? Also so Rouladen oder so, nee, ne? Weiß jetzt gerade nicht. Eine Rouladenfolge habe ich auch nicht, habe ich noch nicht, aber jetzt für mich auch kein Problem. Also ist dann halt immer ein Problem, wenn du es halt als Sendung zusammenbauen willst und wenn du eine Sache irgendwie 2 Stunden lang schmoren musst oder so, dann klar, muss man die Mitte rausschneiden. Aber nee, ich mache schon auch aufwendigere Sachen. Also so ist nicht, dass ich immer nur irgendwie Bratwurst mit Kartoffelsalat mache oder so. Das ist ja auch ein lustiges Thema. Also so Kartoffelsalat, da gibt es ja verschiedene Gerichte. Also ich bin ja so, ich kenne Kartoffelsalat so mit Mayonnaise. Wie ist das bei euch so? Wie esst ihr so den Kartoffelsalat? Mayo. Da muss Mayo rein, ganz eindeutig. Ja, siehst du, meine Schwiegermutter, die macht Kartoffelsalat, also Essigöl und mit angebratenem Speck, auch total lecker. Das ist dann im Süden, auch wenn jetzt die Dotti noch dabei wäre, dann würde die das wahrscheinlich bestätigen, wenn du so, irgendwann gibt es in Deutschland so einen Äquator und dann hast du mehr diese brühebasierten Kartoffelsalate, teilweise dann entweder mit Speck oder, habe ich auch schon gegessen, sehr lecker mit Gemüsegurke, ganz frisch. So. Okay, na gut, der Klaus ist ja da, kommt aus dem Süden. Klaus, wie macht man bei euch Kartoffelsalat? Was ist bei euch so angesagt? Bayerischer Kartoffelsalat ist eigentlich mit Essig, Öl und Speck. Ja, genau, ist total lecker. Ja, weil du kriegst natürlich auch dieses Mayonnaise-Gedön hier, aber das ist fast schon Religionskrieg, ne? Wie man Kartoffelsalat macht. Nee, da kann man sich einfach nicht drüber streiten. Also da gibt es in jeder Familie ein eigenes Rezept und jetzt, klar, gibt es diese ganz grobe Fraktion, irgendwie Mayo oder Brühe oder Essig und Öl, wie man möchte. Aber dann irgendwie der eine tut saure Gürkchen rein, der andere schneidet Fleischwurst klein. Für den anderen muss dann noch irgendwie gekochtes Ei rein, Zwiebeln, roh oder angedünstet. Da kannst du also sich lange drüber unterhalten, aber ich würde das nie so sehen, dass man da sich in die Haare kriegen muss. Also das Problem habe ich immer bei dem Wurstsalat. Da gibt's ja auch zig Rezepte. Also ich esse unwahrscheinlich gerne Wurstsalat. Der eine sagt Fleischwurst, der nächste sagt, es wird Klaus jetzt sagen wahrscheinlich, es muss frischer Leberkäse sein. Ich weiß nicht, wie ist das denn so mit Wurstsalat? Was sagst du denn, Klaus? Oh, Wurstsalat mag ich nicht, esse ich nicht und mache ich auch nicht. Ich weiß nur, es gibt den Unterschied zwischen Wurstsalat und Schweizer Wurstsalat, da ist da noch irgendwie Käse mit drin. Aber was für Wurst du da verwurstest? Entschuldigung. Bleibt dem überlassen, also genau wie mit der Mayonnaise. Klar ist es kein Religionskrieg, aber es gibt halt unterschiedliche Geschmäcker, da kannst du sowieso nicht diskutieren drüber. Jeder so, wie er mag. Ja, ich kenne hier diesen Fleischsalat, den man auch so normal kaufen kann, auch so ein Mayonnaise-Ding wieder, so als Brotaufstrich. Aber Wurstsalat meinst du denn so mit Essig und Öl, richtig? Ja, Essig, Öl, Zwiebel und meistens ist da so eine Jachtwurst drin. Also das ist, was du bei uns hier so in der Wirtschaft dann kriegst. Und ein Schweizer Wurstsalat, da ist halt noch ein bisschen Käse mit bei. Habe ich auch schon mal bei Bekannten gegessen. Die kommen, glaube ich, auch aus Franken, kamen die. dann da haben die das aber Wurst mit Musik genannt, also so wie mit dem Handkäse, ne? Und dann auch so mit einer Marinade und Zwiebel und ein bisschen Petersilie drin. Wo kommt das eigentlich her? Handkäse mit Musik. Wo kommt das her? Ich kenne diesen Ausdruck, aber wo kommt das her? Was ist das? Handkäse mit Musik. Also meines Wissens heißt mit Musik einfach nur, dass da Zwiebeln dabei sind. Und Genau. das gibt halt hier und da mal so ein Tönchen. Weil die Musik später kommt. Ja, mehr ist es nicht. Ich glaube, das ist eine ziemlich einfache Geschichte, kurz erzählt. Darum, also, und der Handkäse ist ja dieser sehr magere, gesunde Käse, der dann meistens mit Kümmel so ist, ne, und so leicht transparent. Und ja, der wird dann auch mit Essig, Öl und Zwiebeln und Petersilie angemacht. Und woher das kommt, ich kann mal gerade gucken. Gérard, machst du Wurstsalat? Ja, aber ich mag ihn nicht wirklich besonders. Ich habe gerade mal geguckt, also so wie ich jetzt sehe mit dem Handkäse, so kommt so Schlesien, Hessen, Niedersachsen und Westfalen wird es wohl sehr viel hergestellt. Okay. Und heute rum halt vor allem noch im Rhein-Main-Gebiet. Gucke an. Kannte ich bis gerade aber auch noch nicht. Guck, und diese Handkäse mit Musikzubereitung scheint ein Mainzer Ding zu sein. Aus dem Hessischen oder was? Ja, logische Konsequenz, ne? Ich spiele mal unsere Hymne, Klaus. Ja, hau mal rein. Ah, Da kann sehr ich heute nicht schön. mitspielen. Ich habe keine Flasche, ich habe nur eine Dose hier. Ich habe noch eine gefunden. Gérard, jetzt mal ganz ehrlich, du machst mir Angst. Du findest jedes Mal, wenn du auf dem Raucherbalkon bist, du findest immer irgendwo Bier. Ja, das ist das, wenn ich mal nicht in den Alkoholkühlschrank gucke, sondern in den anderen Kühlschrank, den wir noch zu Hause haben. Ja, du bist nicht vorbereitet. Klaus, der ist super vorbereitet. Das hast du in der letzten Folge gehört. Er guckt nochmal rein, ob er noch podcasten kann. Da guckt er für den Kühlschrank. Ja, ich habe jetzt gerade eine lustige Tuborg-Dose gefunden, eine 1-Liter-Dose. Tuborg, das gibt's noch? Ja, wusste ich auch nicht. Hat ein Kumpel mir vor 4 Wochen mal mitgebracht. Und die ist dann irgendwie in Vergessenheit geraten. Kann man mit Bier eigentlich kochen? Ja, ne? Aber grillen kann man damit. Also Cola weiß ich wohl, kann man kochen. Aber Bier? Kann man Bier kochen? Ja, kann Da man gibt's ja zum auch Bier, Beispiel gibt ja auch an den Biersuppe. Braten dran tun, ne? Also dann vielleicht so ein dunkles Bier oder so wird oft gemacht. Jo, belgisches Bierfleisch. Also Guck ich an weiß, meine hier. Oma hat immer Biersuppe gemacht. Klaus, Weihnachten. Fährst du zur Oma, schön Vorspeise, Biersuppe und dann schiebst du das Geflügel in den Ofen. Und denk an die Marille. Ja, die muss ich noch bestellen. Tja, Mensch, super Kochkurs und ein bisschen was von Kai heute Abend in der Pott-WG. Ich stoppe mal die Aufnahme und sage Danke, macht's gut, tschüss. Tschüss. Servus.